sind die Schreckensworten, die Not und Tod mir dreuen. Ich will wieder Worten an deine Seite sagen. Ich selbst entführe dich, den Leben läutet mich. Sie macht in mir mit Rosenstreuen, weil Rosen stets bei Dornen sahen. Spiel du tausendjährigen Eiche aus, bei Blitz und Donner, Sturm.